Katastrophen kommen selten alleine. Nachdem die verkaterten Kunstrauscher heute Morgen die neueste Ausgabe von Bild am Sonntag auf ihrem sonst so aufgeräumten Schreibtisch einfach nicht finden konnten und somit jede Grundlage für ein solides Kulturmagazin, wie es der Kunstrausch ja nun eben mal ist, fehlte, bat uns ein kulturgeschockter Redakteur, das klaffende Sendeloch zu stopfen. Ja, und wer das glaubt, ist selber schuld. Denn in Wirklichkeit sind die Kunstrauscher alle bei Mama! Eben wegen deshalb, weil Mamatag und nicht Kunstrausch, sondern haben wir hier was anderes. Mega. So, halte die Kabel fest, mach die Kassettenrekorder an, wir spielen jedes Lied aus. Hey Mama, what's happening?